нас тема такая, предикт-серия «Жить хорошо, а хорошо жить лучше». Also wir haben heute ein tolles Predigt-Serie, tolle Predigt-Serie, also Leben, also Leben, liebe das Leben. Leben ist gut, aber besser zu leben ist gut, ist das besser. Das war ein bisschen lange, okay. Okay. Viva la vida. Also viva la vida. Да, и мы живем эту жизнь. Also wir leben dieses Leben. И учимся жить красиво. Und wir, wir lernen es schön zu leben. Жить радостно. Wir lernen das freudig auch zu и leben. Это искусство. Freude. Und das ist eine Kunst. Этому надо учиться, друзья. Das muss man lernen, meine Freunde. И вот как раз мы здесь собираемся для того, чтобы учиться хорошо, красиво, достойно жить. Und genau deswegen versammeln wir uns auch hier, um dieses Leben schön, würdig und fröhlich zu leben. И так важно встречаться и учиться этому. Und es ist so wichtig, miteinander sich zu treffen und das zu lernen. Знаешь, Бог не зря дал эту заповедь: шесть дней работай, в седьмой день отдыхай. Weißt du, Gott hat das nicht einfach so sich ausgedacht, sechs Tage zu arbeiten und den siebten Tag ihm zu geben. Это добрая заповедь. Das ist ein gutes Gebot. Это условие вообще для хорошей, счастливой жизни. Das ist eigentlich überhaupt eine Voraussetzung für ein glückliches Leben. Я часто нарушал эту заповедь. Also ich habe öfters mal dieses Gebot gegen dieses Gebot verstoßen. Много лет подряд. Also viele Jahre hintereinander. И это дало результаты. Und das hat ein Resultat gegeben. И, знаешь, я остановился и подумал, вау, это и для меня тоже действительно. Weißt du, dann habe ich gestoppt und habe mir gedacht, das hat auch für mich Folgen. Мне нужно тоже иметь мой седьмой день. Also ich muss auch meinen siebten Tag haben. Хотя я его обычно, ну, как раз служу, работаю в этот день. Weil ich an diesem Tag eigentlich diene und arbeite. Что это условие для жизни с избытком. Aber weißt du, das ist die Bedingung für ein Leben im Überfluss. И поэтому не старайся вот как-то вот работать в этот день. Наоборот, уходи от всякой работы. Deswegen versuche nicht, irgendeine Arbeit an diesem Tag zu tun, sondern versuche, die einfach zu lassen. Ты выпадаешь из Божьей заповеди, если ты начинаешь что-то делать, суетиться в этот день. Also du fällst aus diesem Gebot Gottes raus, wenn du anfängst, an diesem Tag Hektik zu machen und was zu arbeiten. И если мы работаем в этот день, получается, работаем для дырявого кошелька. Und wenn wir an diesem Tag arbeiten, dann bedeutet diese Arbeit, dass wir arbeiten auf einen löchrigen Geldbeutel. Когда народ израильский собирал в субботу ману, als das Volk Israel am Samstag die Manna gesammelt hat, она стала вонять и превратилась в червей. Hat sie angefangen zu stinken und hat sich, da sind Würmer reingekommen. И Бог этим сказал своему народу: не работай. Und Gott hat damit seinem Volk gesagt: arbeite heute nicht. Это не поможет тебе. Das wird dir nicht helfen heute. Наоборот, будут черви. Umgekehrt, es werden Würmer dort kommen. Для нас это воскресный день сегодня. Für uns ist es heute der Sonntagstag. И ты его почитаешь Бога, когда ты в этот день идешь в дом Божий, ничего не делаешь, не суетишься. Und du ehrst diesen Tag, wenn du in das Haus Gottes kommst und weder arbeitest noch hektisch bist. Отдыхай. Проводишь с семьей, с друзьями. Yeah. Du entspannst dich, du ruhst dich aus, du verbringst diese Zeit mit deiner Familie. И ты получаешь в этом благословение. Und dadurch erhältst du den Segen. Как раз у нас конференция будет, она на тему «Сейчас». Und unsere Konferenz, die stattfinden wird, die heißt «Jetzt». Сейчас. Also das Thema ist и jetzt. Это тоже о искусстве жить. Und das ist auch über die Kunst zu leben. О жизни с избытком. Also über das Leben im Überfluss. И епископ Залуцкий, он будет служить. Und der Bischof Залуцкий wird uns dienen. Und папа четырех детей. Er ist der Vater von vier Kindern. Очень опытный служитель. Ein sehr erfahrener Diener. Международный проповедник. Der ist internationaler Prediger. И эта конференция – это мощное событие. Und diese Konferenz ist eine mächtiges Ereignis. И ты можешь подняться на новый уровень. Und du kannst auf die nächste Ebene kommen. Я ожидаю это. Und ich erwarte das. Для тебя и для себя. Also für dich und für mich. И у нас будут два абсолютно разных служения. Und wir werden zwei absolut verschiedene Gottesdienste haben. С паузой на обед. Also mit einer Pause zum Mittagessen. Потому что так много всего мы не можем запаковать это в одно служение. Weil wir so viel nicht in einen Gottesdienst einpacken können. У нас будет две сессии. Wir werden zwei Sessions haben. Будет уютное кафе внизу, обед вкусный. Also wir werden in unserem gemütlichen Café ein leckeres Mittagessen haben. И вот в это время переживай присутствие Господа. Und in dieser Zeit wollen wir die Gegenwart Gottes besonders spüren und erleben. И обязательно запланируй быть на обоих служениях. Und du unbedingt für dich einplanen, dass du bei beiden Gottesdiensten dabei bist. Мне очень хочется, чтобы ты праздновал здесь с нами два служения. Und ich möchte sehr, ich wünsche es mir, dass wir gemeinsam hier beide Gottesdienste feiern können. Понимаешь, одно служение в этот день это ничего вообще. Verstehst du, ein Gottesdienst nur an diesem Tag ist nichts. А обязательно нужно два. Man muss unbedingt zwei besuchen. Amen. Amen. Я на прошлой конференции заметил, что некоторые после первого служения уехали домой. Also ich habe bei der letzten Konferenz gemerkt, dass viele nach dem ersten Gottesdienst nach Hause gefahren nicht sind. Nicht viele, aber manche. Einige. Пожалуйста, не делай этого. Mach das bitte nicht. Такого просто не должно быть. Das soll eigentlich gar nicht sein. Amen. И когда ты здесь будешь второй служение, это будет что-то особенное. Wenn du hier am zweiten Gottesdienst dabei bist, dann wird es etwas Besonderes sein. Наши ребята, молодежь, они готовились и готовятся уже месяцы, они готовятся для этого служения. Also unsere Mädels und Jungs von der Jugend, die bereiten sich schon seit Monaten darauf vor. Чтобы порадовать нас творчеством это второе служение. Also uns zu erfreuen mit dem, was sie vorbereitet haben. Договорились? Abgemacht? Мы все вместе будем здесь на двух служениях also будем wir праздновать. Also alle hier zusammen an beiden Gottesdiensten dabei sein. Amen. Amen. Мы будем гулять по-настоящему. Wir werden richtige Party feiern. Наслаждаться и радоваться. Wir werden genießen diese Zeit und zusammen freuen. Кстати, второе служение будет очень важно для детей, для маленьких детей. Übrigens, der zweite Gottesdienst wird sehr wichtig für kleine Kinder sein. И здесь тоже будут открыты верхние этажи. Und auch die oberen Stockwerke werden auch offen sein. Так что родителям не надо переживать, здесь будет также возможность для детей. Also die Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen, es wird eine Möglichkeit geben, wo die Kinder sein können. Они должны увидеть творчество, которое есть. Церкви, театр, танц, also sie müssen das sehen, was unsere Jugend vorbereitet hat, diese Tänze, das, was die Jugend vorbereitet hat. Поэтому веди детей, веди друзей, веди знакомых сюда. Deswegen bring unbedingt deine Bekannte, deine Freunde hierher. Amen. Amen. 10 ноября. 10. November. Мы празднуем. Wir feiern. Мы празднуем. Да, помолимся also коротко за конференцию. Lass uns kurz für die Konferenz beten. Просто склони свою голову. Du einfach deinen Kopf neigen. Papa, спасибо тебе. Papa, wir danken dir. Danke, Vater. Спасибо, что ты благословляешь нас. Danke dir, dass du uns segnest. Что у нас есть творчество, что у нас есть люди, которые готовы гореть для тебя. Dass wir so viele kunstvolle Sachen haben in der Gemeinde, dass sie für dich leidenschaftlich brennen. Спасибо, Господь, за наших гостей. Danke dir für unsere Gäste, Herr. Спасибо за твое помазание. Danke dir für deine Salbung, которое ты приготовил на этот день. Was du vorbereitet hast extra für diesen Tag. И мы готовы, Господь. Und wir sind bereit, Herr. Принимать и благословлять друг друга. Zu empfangen und einander zu segnen. Радоваться друг за für einander zu freuen, für sich zu freuen für die Gemeinde und lernen zu leben mit dir. Amen. Amen. Amen. Amen. Lass uns Gott einen großen Applaus. Спасибо, спасибо, Иисус. Я назвал свою тему «Жить осознанно». Ich habe mein Thema genannt «Lebe bewusst». Живи осознанно. Also «Lebe bewusst». Okay. Древние люди, они жили осознанно. Also die Leute von damals, also die alten Leute haben bewusst ihr Leben gelebt. Ja, Leute aus dem Mittelalter und so also weiter. Mittelalter und noch älter. Вообще, вот древние люди, да, ты читаешь Библию. Also überhaupt, wenn du über diese Menschen in der Bibel liest. И вдруг ты читаешь на первой странице Библии. Und plötzlich liest du auf der ersten Seite der Bibel. Что змей говорит с Евой. Dass die Schlange mit der Eva spricht. И Ева отвечает змею. Und die Eva antwortet der Schlange. И ты думаешь, как это? Und du denkst dir, wie soll das gehen? Ну, обычно змеи не разговаривают, да? Also gewöhnlich sprechen die Schlangen nicht. Но люди в древнем мире, они умели слышать животный мир. Aber die Menschen zur damaligen Zeit konnten das Tierreich hören und verstehen. Сегодня люди умеют только кошку и собаку понимать дома. Heute können die Menschen nur ihre Katze oder ihren Hund verstehen zu Hause. Also ungefähr verstehen sie. Und früher konnten die Menschen das Tierreich hören. Und das Tierreich konnte auch auf die Menschen reagieren. Und wo die Menschen beschlossen haben, dass die Schlangen nicht reden können, dann haben sie aufgehört, sie zu hören. Das ist genauso, wenn man sagt, so eine Hummel, sie dürfte eigentlich gar nicht fliegen. Also nach der Physik her kann sie gar nicht fliegen. Aber es ist gut, dass die Hummel das nicht weiß und dann fliegen kann. И вот любое, знаешь, когда ты читаешь Библию, эти вещи, это удивительно. Und wenn du in der Bibel diese Sachen liest, dann ist das wundervoll und erstaunlich. Творение Божие, оно имеет сознание. Aber jede Schöpfung Gottes hat ein Bewusstsein. Все, что Бог сотворил, имеет жизнь. Also alles, was Gott geschaffen hat, hat Leben in sich. И оно может реагировать. Und es kann reagieren. Даже растение, если ты будешь его проклинать, оно засохнет. Auch wenn du irgendeine Pflanze verfluchst, dann wird es auch vertrocknen. Если ты его будешь благословлять, оно будет расти. Und wenn du sie segnen wirst, dann wird es wachsen. Поэтому Иисус мог сказать дереву засохни, и оно на следующее утро засохло. Deswegen konnte Jesus zu dem Feigenbaum sagen, der soll vertrocknen, und es hat am nächsten Tag vertrocknet. Weil ein Baum ein Bewusstsein hat. Сказать, wow, nee. Du kannst vielleicht zu mir sagen, das ist irgendein Blödsinn. Blödsinn, нет. Раньше люди шли в лес и находили для своих болезней лекарства. Früher sind die Menschen in den Wald gegangen und haben nach Kräuter gesucht gegen ihre Krankheiten. Если они болели, also wenn sie krank waren, они могли шли идти в лес. Konnten die in den Wald gehen? И они интуитивно знали траву, которая нужна была для их болезни. Und intuitiv wussten sie, welche Kräuter gegen ihre Krankheit wirkt. Представляешь? Stell dir vor. Сегодня люди идут к врачу, когда они болеют. Heute gehen die Menschen zum Arzt, wenn sie krank sind. А врач знает только таблетки. Und der Arzt kennt nur die Tabletten. И люди, они перестали слышать окружающий мир. Und die Menschen haben aufgehört, ihre äußere Umwelt zu hören. Я думаю, может быть, те ребята 500 лет назад были умнее нас. Ich denke, dass diese Leute, die vor 500 Jahren gelebt haben, waren klüger als wir. Может быть, не, у них телевизора не было, у меня есть. Du kannst sagen, nein, sie hatten keinen Fernseher, aber ich habe jetzt heute eins. Лучше бы ты его меньше смотрел. Also besser wäre, wenn du weniger den schauen würdest. Больше бы читал чего-нибудь вкусное, красивое, хорошее. Dass du etwas Besseres, etwas Schöneres lesen würdest lieber, anstattdessen. Willen будет больше, когда читаешь. Und dann wirst du auch viel mehr Verbindungen in deinem Gehirn haben. Если извилины не пользуются, они зарастают. Denn wenn diese Verbindungen im Hirn nicht genutzt werden, dann werden sie vertrocknen. А у тебя столько потенциала. Oder verschwinden. Aber du hast so viel Potenzial in dir. Раньше люди ориентировались по звездам. Früher sind die Menschen nach den Sternen gegangen, also haben sich orientiert. Also nachts nach den Sternen. Mittags nach den Bäumen. Und sie haben sich super orientieren können. Also aber mir sagen die weder Sterne noch Bäume etwas. Also ich kann sogar neben meinem Zuhause mich verirren. Vor kurzem sind wir spazieren gegangen in den Wald. Zusammen mit Lena. Она искала грибы, я смотрел тоже. Also sie hat nach den Pilzen gesucht, ich habe auch geguckt. И мы потерялись. Und wir haben uns verloren. 500 метров от дома. Also 500 Meter weit von unserem Haus entfernt. Нам нужен был Google Map. Und wir mussten schon Google Map aufmachen. Чтобы найти свой собственный дом. Unser eigenes Zuhause zu finden. Я был в шоке. Ich war schockiert. Но я реально должен был включить свое Handy, чтобы понять, где я нахожусь. Aber ich musste wirklich mein Handy einschalten, zu erfahren, wo ich jetzt mich gerade befinde. У нас, друзья, навигаторы атрофировались в мозгах. Wisst ihr, meine Freunde, unsere Navigationen in unserem Hirn sind atrophiert. Вот этот Google Map, он уже в твои последние остатки интуиции, он уже атрофировал. Also dieser Google Map hat noch den Rest von deinen Fähigkeiten atrophiert. 15 лет назад еще мы с женой ездили по Европе с картами. Also vor 15 Jahren sind wir mit meiner Frau noch mit Karte gereist. Ну, есть такие атласы, знаете. Also да? Es gibt уже so Atlasse. Wahrscheinlich kennt ihr. Я тоже уже все выкинул давно. Also ich habe schon auch alle vor langer Zeit rausgeschmissen. Но раньше мы могли ехать какую-то Испанию по карте. Und früher konnten wir nach Spanien nach der Karte fahren. Also wir haben geschaut, wo die nächste Stadt sich befindet. Wenn du heute dein Handy abgenommen bekommst und werden dir eine Karte gibt, glaub nicht, dass du nach der Karte lesen könntest. Also stell dir vor, unser Verstand, also unser Hirn atrophiert sich langsam. Also wir müssen unbedingt ein Handy haben. Интернет вообще, ты что-то знать будешь еще? Und wenn man dir das Handy abnimmt und Internet abschaltet, wirst du überhaupt etwas wissen? Представляешь, гуси, вот гуси, обычные серые гуси. Also stellt euch vor, die Gänse, ganz einfache graue Gänse. У них вот такая маленькая голова. Also sie haben so einen kleinen Kopf. Там мозги в размере со сливу. Also das Hirn dort ist so groß wie eine Pflaume. Но он летит отсюда, с Германии. Aber fliegt hier von Deutschland. Зимой летит в Южную Африку. Also im Winter nach Südafrika. Ты представляешь, прикинь. Also stell dir vor. А Южная Африка это далеко, друзья. Aber Südafrika befindet sich ganz, ganz weit weg. И ветер постоянно их сносит с курса. Und der Wind, der bringt sie immer wieder vom Kurs ab. Они могут лететь на высоте 9000 метров. Sie können eine Höhe erreichen von 9000 Meter. Там минус 40 градусов. Dort ist minus 40. Они могут лететь по 90 часов, не останавливаясь. Sie können 90 Stunden am Stück fliegen, ohne Pause zu machen. Ты прикинь, это же ужас. Das ist Wahnsinn. Hey. Покрывают расстояние до 20 тысяч километров. Also sie können 20.000 Kilometer fliegen. Во время перелета. In der Zeit, wo sie praktisch überfliegen. И пилотируется каждый на свое родное дерево, где было их гнездо, где они вылупились. Und jeder setzt sich an den Baum, wo er praktisch vorher genistet hat. Wahnsinn. Как? Wie? С такими вот мозгами. Also mit solchen Hirn. Как им Бог засунул навигатор в эти мозги? Also wie hat Gott diese Navigation in ihr Hirn reingelegt? Вообще, вокруг нас столько чудес. Und überhaupt, um uns herum sind so viele Wunder. Лосось, он прыгает вверх по реке. Also Hecht oder Lachs? Лосось. Lachs. Also der Lachs, der springt gegen die Strömung. Выше. Und noch höher und noch höher. Und die Bären stehen da und krallen sich die Lachse. Also die sind echt ganz schlau. Пробиваются к себе туда, где они родились. Aber die Lachse, die brechen dorthin durch, wo sie vorher geboren worden sind. Они давно там плавали в океанах, но потом надо назад. Also sie schwimmen normalerweise in Ozeans, aber wenn sie laichen, dann schwimmen sie zurück. Also 2000 Kilometer haben sie hinter sich, um dort wieder zu laichen. Zu laichen? Ja. Was heißt laichen? Laichen heißt Eier legen. Sehr gut. Я уже испугался, но laichen, okay. Das ist für Fische ein Ausdruck. Сколько чудес! So viele Wunder. Aber stell dir vor, in dir innen drin ist so ein Wunder versteckt. Also du bist komplizierter und wundervoller gemacht als die ganze Universum. Wahnsinn. Du bist so ein Wunder. Also jeder Atom aus das, was du bestehst. Und jeder Atom in dir drin ist leer. Представляешь? Also stell dir vor. Это почти 99, потом запятая и 12 девяток он пустой. Also 99, und dann 12 Neuner hinter der Komma ist der Atom leer. Пусто. Da heißt, das ist leer, eine Leere drin. Elektron, Neuron, Proton. Also Elektron, Neuron und Proton. И от электрона до нейрона столько, как отсюда до Бонхофа. Und von Elektron bis Neuron ist so weit weg wie von hier bis Bahnhof. Электрон всего лишь яблочко. Also Elektron ist bloß ein Apfel. Wie ein Apfel. И там на Бонхофе еще один Apfel. Und dort am Bahnhof liegt auch noch ein Apfel. Вот такое расстояние. Und so eine Entfernung haben sie untereinander. И все пусто. Und alles andere ist praktisch leer. Вот веришь, не веришь, но физики говорят, что ты не сидишь на стуле. Also, ob du glaubst oder nicht, laut Physik sitzt du nicht auf dem Stuhl. Ты на стуле висишь. Du hängst auf dem Stuhl. Как это? Я ж сижу. Wie? Ich sitze doch. Физики говорят, нет. Aber laut Physik heißt es nein. Metall. Metall? Не Metall. Ist kein Metall. Представляешь, он пустой. Stell dir vor, das ist leer. Но ты его щупать можешь, да. Du kannst es ja spüren, ja. Но физика говорит, это пусто. Aber Physik sagt, da ist alles leer. Атомы говорят, пустые. Also man sagt, dass die Atome leer sind. Очень все сложно выглядит. Es schaut so alles so kompliziert aus. Поэтому мог говорить Господь ветру, а он, перестань. Deswegen sagt der Herr zum Wind, hör auf, und es hört auf. Потому что слово встречается со словом, которое в атоме. Weil Wort trifft auf das Wort, was im Atom drin versteckt ist. Бог сказал, и явилось. Eins hat Gott gesagt und es ist voll geschehen. И там есть это слово внутри. Und dort ist dieses Wort drin. Поэтому, когда Бог говорит свое слово, deswegen, wenn Gott sein Wort spricht, это слово встречается с этим словом в атомах. Бум. Dann trifft dieses Wort auf das andere Wort, was in diesem Atom versteckt ist. И все физическое покоряется духовному. Und alles physische unterwirft sich dem Geistlichen. Все материальное, оно меняется сразу же, когда духовное влияет на него. Also alles Materielle verändert sich sofort, wenn das Geistliche auf ihn Einfluss hat. Может быть, ты смотришь на свой iPhone и говоришь, вот это чудо. Vielleicht, wenn du dein iPhone so betrachtest, dann sagst du, es ist ein ein Wunder. Но iPhone это вообще не чудо. iPhone ist überhaupt kein Wunder. Ты чудо. Du bist ein Wunder. 100 Millionen раз сложнее любого iPhone. Du bist 100 Millionenfach komplizierter und schwieriger gemacht wie ein iPhone. Если ты спросишь на улице кого-нибудь, кто сделал iPhone? Wenn du jemanden draußen fragst, wer hat iPhone gemacht? Steve Jobs. Steve Jobs. А если ты спросишь, а кто тебя сделал? Und wenn du fragst, wer hat dich denn geschaffen? Природа. Natur. Слушай, почему бы этой самой природе, если она такая умная, не создать айфоны? Hör zu, wenn diese Natur so schlau ist, wieso kann sie kein iPhone schaffen? Мы бы тогда сэкономили пару сотен. Dann würden wir ein paar hundert Euro uns sparen können. Но такие вопросы слишком сложные для мозгов. Also das sind solche Fragen, die so kompliziert für unser Hirn sind. Для неверующих мозгов. Also für die Ungläubigen. Они лучше будут верить, что они от обезьяны. Sie würden lieber glauben, dass sie von den Affen abstammen. Und dass vor ihnen nur bloß Friedhof auf sie wartet. Also stell dir vor, hinten der Affe und vorne null. Прикольненькая жизнь, правда? Also cooles Leben, oder? Слушай, у меня сзади Адам и Ева. Also bei mir ist Adam und Eva hinter mir. А спереди вечность с Господом. Und vorne ist die Ewigkeit mit dem Herrn. Вот это, я думаю, жизнь нормальная, да? Ich denke, dann ist das Leben cool. Amen. Und normal. О, слава Господу. Danke unserem Herrn. И мы возвращаемся к осознанной жизни. Und wir kehren zu einem bewussten Leben zurück. Bewusstes Leben. Люди отказались от осознанной жизни. Also die Menschen haben sich losgesagt vom bewussten Leben. У них атрофировался дух. Ihr Geist ist atrophiert. И они стали тупыми. Und sie wurden, sie sind verdummt. По отношению к духовному миру. Also sie sind verstumpft gegenüber der geistlichen Welt. Апостол Павел так и говорит, омрачилось несмысленное их сердце. Also der Paulus sagt, dass ihr Herz verdunkelt wurde. Давай включим Римлянам 1:21. Lass uns mal Römer 1:21 einschalten. Aha. Прочитай, пожалуйста. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Смотри, как классно сказано. Они в своем уме предались в безумие, суетливое безумие. Also die sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Hektischen Wahn. Wahnsinn, говорит здесь Павел, то, что происходит в голове. Also Wahnsinn, was hier der Paulus sagt, was im Kopf geschieht. Люди сегодня думают, у них iPhone в руках, значит, они умные. Wisst ihr, die Menschen denken, wenn sie ein iPhone in der Hand haben, dann sind sie klug. У них есть Google, Wikipedia, они умные. Sie haben Google und Wikipedia, deswegen sind sie klug. Но хорошая новость у нас есть сегодня. Aber wir haben heute eine gute Neuigkeit. Для всех таких людей. Also für all solche Menschen. Не все потеряно. Es ist noch nicht alles verloren. Мертвый дух. Also der tote Geist kann wieder auferstehen. Und dein Verstand wird mit Gottes Wort gefüllt. Und du wirst Entscheidungen haben, die in einer Sekunde zu dir kommen, wenn du eine brauchst. Wenn wir lernen, bewusst zu leben. Und jeder Mensch kann Stimme Gottes anfangen zu hören. Und direkt vom Himmel die Informationen zu bekommen. Also jeder Mensch. Also wenn sein Geist wieder auferstanden ist. Wenn wir lernen, bewusst zu leben. Und für dich stellt das keine Schwierigkeiten, so zu leben. Du musst kein Prophet sein. Also du musst kein großer Mensch sein, der 5 Stunden am Tag betet, um die Stimme Gottes hören zu können. Nein, in dir alles ist schon reingelegt. Man muss nur lernen, aufmerksam sich zu fokussieren. Дорогая валюта – это внимание человека. Weißt du, heute ist die wichtigste Valuta überhaupt, ist die Aufmerksamkeit eines Menschen. Потому что каждого из нас ходят килобайты разной информации, просто килобайтами. Denn jedes Mal haben wir so eine Menge von Informationen, die in unser Kopf reinkommt. Трещат мессенджеры, какие-то WhatsAppы, все вокруг тебя полно. Denn ständig klingelt um dich alles herum, WhatsApp, Messenger, deine E-Mails. И человек дефокусирован полностью. Und der Mensch hat überhaupt den Fokus verloren. Und es bereitet ihm Schwierigkeiten, sich auf etwas zu fokussieren. Also wenn ein Mensch eine Stunde lang sich konzentrieren kann und die zuhören kann, das ist dann schon eine Heldentat. Deswegen sind alle YouTube-Videos ungefähr 5 Minuten lang. Also im Großen und Ganzen für die Jugend. Weil das Hirn, also der Verstand ist zu einem YouTube, also YouTube-mäßig geworden. Aber wenn du die Bibel von Hiob, aber wenn du das Buch von Hiob aufmachst, там пришли друзья Иова, dort sind die Freunde von Hiob gekommen, и они могут сидеть и молчать 7 дней. Und die können sitzen und 7 Tage schweigen. Они сидят и молчат. Sie sitzen da und schweigen. Они начинают понимать, что же происходит в духовном мире. Sie fangen an zu begreifen, was passiert denn in dieser geistlichen Welt. Что произошло с их другом? Was ist mit ihrem Freund geschehen? Also stell dir vor, dass du wenigstens mal 7 Stunden rumsitzt und schweigst. 7 дней молчать, это уже реально, реально уже быть святым, да? Also 7 Tage zu schweigen, man muss wirklich dann ziemlich geistlich sein, heilig sein. Это так сложно просто помолчать. Es ist so schwierig, einfach nur zu schweigen. Но люди умели жить осознанно. Aber die Menschen haben die Fähigkeit gehabt, bewusst zu leben. Осознанный человек – это человек слушающий. Ein bewusster Mensch ist ein Mensch, der zuhört. Смотри, друзья, внутри тебя. Hör zu, meine Freunde, in dir innen. Нервная система, а? Dein Nervensystem. Ее можно опутать 5 раз землю. Man kann 5-mal die Erde damit umkreisen. Да, и внутри тебя есть цепочки ДНК. Und in dir gibt es diese DNK-Stränge. Если их соединить в одну. Und wenn man sie zusammen verbindet zu einem Stück, она будет в несколько раз превышать расстояние Земли до Солнца. Das wird mehrmals die Entfernung übersteigen von der Erde bis zur Sonne. Внутри такой потенциал. In dir drin ist so ein Riesenpotenzial. Ты такой интересный. Du bist so interessant. Скажи соседу, ты такой интересный. Sag zu deinem Nachbarn, du bist so interessant. Amen. Amen. И мы отвыкли от осознанной жизни, но нам надо возвращаться туда. Und wir sind nicht mehr gewöhnt an das bewusste Leben, wir müssen wieder zurückkehren. Я не говорю сейчас вот про церковь, когда я говорю про людей. Also, und ich rede jetzt nicht über die Gemeinde, wenn ich über die Menschen rede. Это все люди такие сейчас. Die Menschen sind alle so. Но, знаешь, heutzutage. Вот задача церкви, задача Библии возвращать людей в осознанную жизнь. Und die Aufgabe der Bibel und von der Gemeinde, die Menschen in ein bewusstes Leben wieder zurückzuholen. Итак, первое практическое задание. Also, die erste praktische Aufgabe. Как вернуться к осознанной жизни? Also, wie kehrt man zu einem bewussten Leben zurück? Научись слушать. Lerne zuzuhören. Иисус не зря говорил, имеющий уши слышать, да слышит. Jesus hat nicht umsonst gesagt, der die Ohren hat, soll hören. Потому что масса людей не способна даже слышать. Weil Massen von Menschen sind nicht mehr fähig zuzuhören. Научись слышать, это первый шаг к осознанности. Also lerne zuzuhören, das ist der erste Schritt zu deinem bewussten Leben. А что надо слушать, пастор? Was soll ich hören, Pastor? Бога? Gott? Нет. Nein. Сперва себя. Also als allererstes sich selbst. Сперва научись себя слушать. Also als allererstes lerne dich selbst zu hören. Внутри тебя там мир. Denn in dir gibt es so eine Welt. Welt. Там у тебя подсознание, сознание. Dort hast du dein Unterbewusstsein, dein Bewusstsein. Там у тебя мысли, там у тебя чувства. Dort hast du deine Gefühle, dein Bewusstsein, deine Gedanken. Там целый мир. Dort existiert die ganze Welt. И Павел говорит Тимофею, 1 Тимофея 4:16. Und der Paulus sagt zum Timotheus im 1. Timotheus 4:16. Вникай в себя. Habe Acht auf dich selbst. Он говорит, вникай в себя. Er sagt, habe Acht auf dich selbst. И занимайся этим постоянно. Und bleibe darin beständig, also mach es immer wieder. Ты начинаешь разбираться в себе. Du fängst an, dich kennenzulernen. И это так важно. Und es ist so wichtig. Потому что когда ты научишься слышать себя, ты научишься слышать Бога. Denn wenn du anfängst zu lernen, dich zu hören, dann lernst du auch Gott zu hören. До этого ты не сможешь услышать Господа. Bis dahin wirst du Gott nicht hören können. Если Бог будет говорить, он будет говорить просто в гроб какой-то. Denn wenn Gott zu dir sprechen würde wollen, dann wird er einfach nur in ein Grab reinreden wollen. Да, потому что люди, они мертвы духом. Weil Menschen tot sind in ihrem Geist. Но сперва ты научишься слушать себя. Aber als allererstes fange an, dich zu lernen, dich kennenzulernen, dich zu hören. Was bedeutet das? Слушай свои мысли. Hör auf deine, also, oder hör auf deine Gedanken. Genau. Ты умеешь слышать свои мысли? Also höre deine Gedanken, was bei dir so im Kopf abläuft. Ты умеешь kannst du das? Слушать свои мысли? Also kannst du deine Gedanken hören? Кто-то говорит, нет, я просто думаю. Jemand kann sagen, nein, ich denke nur einfach. И это источник твоих проблем. Und das ist die Quelle deiner Probleme. Что ты просто думаешь. Dass du einfach nur denkst. Большинство людей вообще не умеют слушать свои мысли. Also die meisten Menschen können ihre Gedanken nicht hören, also nicht hören. Но ты это не твой разум. Aber du bist nicht dein Verstand. Ты это не твой разум. Du bist nicht dein Verstand. И многие люди, они когда это осознают, они просто в шоке. Und manche Menschen, wenn sie das erkennen, sie sind einfach nur schockiert. Некоторые в шоке, когда им говоришь, ты это не тело. Manche sind schockiert, wenn man zu ihnen sagt, du bist nicht dein Körper. Ты это не твои инстинкты. Du bist nicht deine Instinkte. Это твоя собака делает то, что она хочет, но ты-то не тело. Dein Hund macht das, was es will, aber du bist nicht dein Körper. И нормальный человек понимает, что он не тело, что у него есть душа. Und normaler Mensch versteht, dass er kein Körper ist, sondern dass er eine Seele hat. И обычный человек это просто душа, живущая в теле. Und ein gewöhnlicher Mensch ist einfach eine Seele, die in einem Körper но lebt. Когда ты идешь дальше и говоришь, у тебя есть дух. Aber wenn du weitergehst und sagst, du hast einen Geist, это уже что-то другое. Dann ist es etwas anderes. Уже есть дух, который рождается свыше. Denn es gibt einen Geist, der von oben wieder neu geboren wird. И Бог коммуницирует с духом, а не с душой. Und Gott kommuniziert mit deinem Geist und nicht mit deiner Seele. Но для этого дух должен быть рожден свыше. Aber dafür muss der Geist von neu geboren werden. Чтобы von в эту трубу, в трубу твоего духа Бог мог залить свое слово, свою информацию. Damit Gott durch diesen Kanal zu deinem Geist des reden kann und sein Wort reinfüllen kann. Но тебе надо сперва осознавать свой разум. Aber als allererstes musst du deinen Verstand kennen. И второе. Und das zweite. Твои чувства. Deine Gefühle. Осознай свои чувства. Also erkenne deine Gefühle. Люди просто живут и чувствуют. Die Menschen leben einfach und fühlen. Но они не фильтруют абсолютно чувства. Aber die filtern überhaupt nicht ihre Gefühle. А ты знал, что твои эмоции это результат твоих мыслей? Hast du gewusst, dass die Emotionen der Resultat ist von deinen Gedanken? Мысли. Die Gedanken, рождают чувства. Sie bringen die Gefühle zur Welt. Поэтому так важно, чтобы здесь, на чердаке, был порядок. Deswegen ist es so wichtig, dass du in deinem Dachgeschoss alles in Ordnung hast. Тогда и в эмоциях будет благословение. Dann werden durch deine Emotionen Segen fließen. Ты не эмоции. Du bist keine Emotion. Ты не разум. Du bist kein Verstand. А кто же я? Was bin ich denn sonst? 95% людей, они живут в плену. Also 95% Prozent, leben im, in der Gefangenschaft von ihrem fleischlichen Verstand. Их разум не воспитан. Ihr Verstand ist nicht erzogen. Да, вообще разум надо дрессировать. Überhaupt den Verstand muss man dressieren. Он не обузданный. Der ist ungezügelt. И какая-то мысль пробежала, и человек бежит вслед этой мысли. Und irgendein Gedanke ist vorbei geritten und der Mensch reitet ihr nach. Он делает то, что ему мысль сказала. Er tut das, was der Gedanke ihm vorschreibt. Один эксперт, его зовут Eckhart Tolle. Also ein Experte, der heißt Eckhart Tolle. Он говорит, у обычного человека разум на процентов 90 вредит человеку. Also er sagt, bei dem gewöhnlichen Menschen schadet der Verstand zu 90% diesem Menschen. Wow. Wow. Он не служит ему, а он вредит ему. Also es dient ihm nicht, sondern es schadet ihm. Как это происходит? Wie passiert das? Когда твой разум фокусируется на прошлом. Also wenn dein Verstand zum Beispiel auf die Vergangenheit sich fokussiert. Тогда у тебя появляется обида. Dann kommt zur Kränkung, горечь, zu Beleidigungen, Bitterkeit. Непонимание. Unverständlichkeit. Зависти. Neid. А когда твой разум бежит в будущее. Aber wenn dein Verstand in die Zukunft reitet. Он приносит тебе стресс. Dann bringt es dir Stress, заботы, Sorge, вообще иллюзия, Kummer. Там в будущем не знаешь, что будет, но ты уже страдаешь, und überhaupt diese Illusion, du weißt nicht, was dort passiert, aber du machst dir schon im Voraus Sorgen und quälst dich. Приходит страх. Es kommt eine Angst. Знаешь, и вот здесь важно фильтровать свой разум. Und es ist wichtig, in diesem Moment seinen Verstand zu filtern. Знаешь, я тебе не делаю сложную задачу сейчас. Weißt du, ich will dir jetzt keine schwierige Aufgabe geben. Я не говорю, как многие говорят, контролируй свои мысли. Ich sage dir nicht, wie viele sagen, kontrolliere deine Gedanken. Я просто тебе говорю, пока наблюдай. Ich sage dir einfach, beobachte. Просто наблюдай. Beobachte. Как мысль пришла. Wie der Gedanke kam. Это уже победа. Und es ist bereits ein Sieg. Ты уже будешь контролировать свой разум. Du wirst bereits schon in dem Moment deinen Verstand kontrollieren. Пришла мысль, пришло чувство. Kommt ein Gedanke, kommt ein Gefühl. Okay, теперь ты чувствуй это, наблюдай чувство. Jetzt beobachte mal dein Gefühl. Чувства можно наблюдать. Denn die Gefühle kann man beobachten. Один миллионер здесь в Германии, Оскар Хартман. Also ein Millionär aus Deutschland, Oskar Hartmann. Он говорит, я могу сегодня уже наблюдать за своим страхом. Ich kann schon bereits heute meine Angst beobachten. Он говорит, о, страх, ты опять пришел. Er sagt, oh, Angst, du bist schon wieder da. Привет. grüß dich. Я так рад тебя видеть. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ну, с ума сошел. Und man denkt sich, oh, der ist verrückt geworden. Nein. Он мультимиллионер, очень серьезный парень. Also er ist ein Multimillionär, der ist ein ernsthafter Mann. Но когда он проходил разные кризисы, он понял, что есть проблема. Aber als er bestimmte Krisen in seinem Leben durchlebte, hat er verstanden, dass es ein Problem gibt. Он лежал в депрессии, никто не мог ему помочь. Er lag in Depressionen und keiner konnte ihm helfen. Он просто лежал в постели неделями. Also er lag einfach wochenlang in seinem Bett. И начал вникать в себя. Und fing an, Acht auf sich zu geben. Вникай в себя, говорит Павел. Paulus sagt, achte auf dich selbst. И ты можешь эти чувства видеть, замечать. Und du kannst diese Gefühle sehen, du kannst sie beobachten. Ты можешь остановиться. Du kannst stehen bleiben. И жить сейчас. Und im Heute zu leben. Сейчас. Im Jetzt zu leben. Вот сейчас. Jetzt. Чувствуй свой разум. Fühle deinen Verstand. Осознай свои мысли. Werde dir bewusst, was du für Gedanken hast. Осознай свои чувства. Und werde bewusst, was du Gefühle hast. Ephesians 4:23 Библия говорит нам. Aus Epheser 4:23 sagt uns die Bibel. Вам нужно обновиться духом ума вашего. Also ihr müsst euch erneuern im Geist der Gesinnung. Господи, о чем это? Oh Herr, über was sprichst du hier? Обуздать свой ум. Also zügel mal deinen Verstand, deine Gesinnung. Also man soll sich erneuern im Geist der Gesinnung, des Verstandes. Weißt du, ohne das können wir nicht in das Leben im Überfluss reinkommen. Das schaffen wir gar nicht. Wir müssen unseren Geist der Gesinnung erneuern. Человек, рожденный свыше, он понимает, что у него есть дух. Und der Mensch, der von oben geboren ist, neugeboren ist, der versteht, dass er Geist hat. Okay, у тебя есть okay. дух. Du hast einen Geist. Когда-то Бог вдохнул в Адама свой дух. Einmal hat Gott in Adam seinen Geist, also seinen Atem reingeatmet, Ruach gegeben. Ruach. Называется, да? Дух. Den Odem des Lebens. И когда Адам согрешил, Руах умер. Und als der Adam gesündigt hat, dann ist dieser Geist, also dieser Atem gestorben. Да, и он не смог больше слушать Бога. Und er konnte nicht mehr Gott hören. И Бог не смог пробиться к нему больше. Und Gott konnte nicht mehr zu ihm sprechen können. Осталась только душа и тело у человека. Also es blieb nur die Seele und der Körper des Menschen. Душа с ее эмоциями. Also die Seele mit ihren Emotionen. С ее разумом. Mit ihrem Verstand. И тело с его инстинктами. Und der Körper mit seinen Instinkten. А дух умер. Und der Geist ist gestorben. Это, представьте, антенна в духовном мире обломалась. Also stell dir vor, diese Antenne zur geistlichen Welt ist abgebrochen. Und ее нету. Und sie ist dann nicht mehr da. И поэтому Иисус сказал Никодиму, должно вам родиться свыше. Deswegen hat Jesus auch zu Nikodemus gesagt, wir sollt von neu geboren werden. Дух должен опять родиться. Der Geist soll wiedergeboren werden. И там нужно научиться жить духом. Und dann muss man lernen, im Geist zu leben. Жить духом. Durch den Geist zu leben. Потому что реки воды живой, они не идут из разума. Denn die Ströme des lebendigen Wassers, die gehen nicht aus deinem Verstand heraus, sondern die kommen aus dem Geist heraus. Мира, und wir haben verloren dieses Bewusstsein der geistlichen Welt. Heute denken auch viele Menschen, dass es heutzutage keine Engel mehr gibt. Aber die Engel sind da. Für manche haben sie aufgehört, einfach zu existieren. Aber sie sind da. Я лично видел. Ich habe das persönlich gesehen. Ангелы везде. Engel sind überall. Для некоторых даже Бога нет. Für manche existiert auch Gott nicht einmal. Поэтому Библия говорит о людях, что они мертвые в духе. Deswegen sagt auch die Bibel über die Menschen, dass sie tot sind. Потому что они перестали слышать Господа, они глухие. Weil sie aufgehört haben, auf Gott hören zu können, weil sie stumm sind. Мы духовный мир уже не видим. Wir sehen die geistliche Welt nicht mehr. Потому что слепота. Weil wir eine Blindheit haben. И поэтому Елисей должен был молиться за своего слугу. Deswegen musste Elisa für seinen Diener beten. Говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Herr, mach ihm die Augen auf, damit er sieht. И он вдруг увидел, что вокруг Елисея кони огненные и там ангелы на них. Und plötzlich sah er, wie um Elisa herum praktisch die Pferde sind und also Feuerpferde. Духовный мир богат. Die geistliche Welt ist sehr reich. Und er hat gesagt, mit uns sind viel mehr als mit denen. Weißt du, bei jedem Menschen, der von neu geboren ist, hat einen persönlichen Engel. Also jeder von uns. Also jeder, der von oben geboren ist, hat seinen Bodyguard. Amen. Amen. Слушай, на каждом высоком здании в Нюрнберге есть ангелы. Dazu bei jedem Gebäude, bei Hochgebäude gibt es einen Engel. Каждый башенка. Also bei jedem Türmchen. Христиане, они сегодня больше видят бесов вместо того, чтобы видеть ангелов. Also die Christen sehen heute viel mehr Dämonen, als sie Engel sehen sollten. На каждом столбе по бесу, но это не так. Also auf jedem Pfosten sitzt ein Dämon. Многие христиане только бесы уже. Also bei vielen Christen existieren nur bloß die Dämonen. А бесы вообще не являются для нас проблемой. Aber die Dämonen sind überhaupt kein Problem für uns. И дьявол тоже не твоя проблема. Und auch der Teufel ist nicht dein Problem. Это христианин большая проблема для дьявола и для бесов. Denn der Christ ist ein großes Problem für Teufel und für die Dämonen. Библия нигде не учит тебя бояться дьявола. Bibel lehrt dich nirgendwo Angst zu haben vor dem Teufel. Она учит нас, что дьявол и бесы должны бояться тебя. Sie lehrt dich, dass der Teufel und die Dämonen auch vor dir Angst haben sollen. Amen. Amen. Amen. Amen. Никогда не бойся дьявола. Deswegen habt niemals Angst vor dem Teufel. Мы будем совершать причастие. Wir werden zum Abendmahl kommen. Я хочу тебе рассказать, как дьявол иногда он обманывает тебя. Ich möchte dir erzählen, wie der Teufel dich manchmal belügt. Дьявол это как полицейский, которого выгнали с работы. Der Teufel ist wie ein Polizist, den man von der Arbeit gekündigt hat, rausgeschmissen hat. У него была полицейская форма. Mal hatte er eine Polizeiform gehabt, Uniform. Когда-то был жезл полицейский такой. Mal hatte er einen Stock gehabt, also einen Polizeistock. Фуражка. Hatte einen Käppi gehabt. А потом Иисус его уволил. Dann hat Jesus ihn gekündigt. Отобрали у него все. Man hat ihm alles weggenommen. Его выгнали с работы, опозорили. Man hat ihn von der Arbeit rausgeschmissen, hat man praktisch ihn beschämt. Забрали фуражку, забрали жезл. Hat man ihm den Stock weggenommen, seinen Käppi. Форму его забрали. Seine Uniform. А он притворяется все еще настоящим полицейским. Aber er tut so, als ob er noch immer der echte Polizist ist. И он все еще ходит вдоль дороги. Und er läuft immer noch entlang der Straße. И ищет проштрафившегося христианина. Und sucht nach einem Christen, der gerade was Falsches gemacht hat. Он ждет нарушителей. Also er wartet auf diejenigen, die gerade gegen das Gesetz gebrochen И когда он haben. Видит нарушителя, Und wenn er so einen Gesetzesbrecher gesehen hat, он вылазит из кустов, dann kommt er aus seinem Busch heraus, вытаскивает свой самодельный жезл, also holt seinen selbstgemachten такую Stock палку aus, раус, тебе, тыкает палкой тебе и говорит, стоять! Und zeigt mit seinem Stock, bleib stehen. А сам таких спортивных штанах с оттянутыми коленками стоит такой. Он selber steht in der alten Sporthose mit ausgedehnten Knien. И вы знаете, находятся ведь такие христиане. Und wisst ihr, es gibt schon solche Christen, die er findet. Которые останавливаются. Die stehen bleiben. Которые платят ему штраф. Die Strafe an ihn zahlen. Штраф в виде своего чувства вины. Also Strafen in der Art sein ihre Schuldgefühle. Они штраф платят в виде болезней. Sie zahlen ihre Strafen durch ihre Krankheiten. Потому что они его слушают и с ним соглашаются. Weil sie ihm zuhören und weil sie sich mit ihm weil sie ihm zustimmen. Потому что они же действительно проштрафились, они же виноваты. Denn sie haben tatsächlich etwas Falsches gemacht, sie sind doch schuldig. И Сатана с удовольствием выписывает им такой толстый штраф. Und der Satan, der macht das mit Vergnügen, dass er ihnen die Strafzettel ausschreibt. Знаешь, это ошибка водителей христиан. Weißt du, das ist ein Fehler von den Christen, что мы попадаемся вот на такие вот, а на такой обман дьявола. Dass wir in so eine, also eine Lügenfalle vom Teufel reinfallen. Однажды я был на Кубе. Ich war mal auf Kuba. И я ехал по такому автобану, такому кубинскому автобану. Und ich bin auf der kubanischen Autobahn gefahren. И вдруг смотрю, вылазит компания таких пацанов. Und plötzlich sehe ich, dass so ein paar Jungs rauskommen. Три человека. Also drei Jungs. И главное с повязками такими, с фуражками. Und mit solchen Bänder an ihren Ärmeln. Со свистком такие. Also mit einer Pfeife, mit einem Käppi. И мне свистит мне. Und pfeift mich an. Я останавливаюсь. Ich bleib stehen. Смотрю на него. Schau ihn mal an. Смотрю сверху вниз. Schau ihn von oben bis nach unten. Ну, смотрю спортивные штаны. Und dann sehe ich eine Sporthose. Реально. Wirklich. Я ничего не сказал. Ich habe nichts gesagt. Нажал просто на стеклоподъемник. Hab einfach meinen Fensterheber habe es wieder zugemacht und habe Gas gegeben. Они даже не отреагировали. Sie haben nicht einmal zurückreagiert. Ну, еще один лошара подъедет, тот попадется. Und sie wissen, dass jemand kommt und auf diese Falle hereinfällt. И кто-то заплатит им штраф. Und jemand wird eine Strafe ihnen zahlen. Поэтому они там и стоят. Deswegen stehen sie auch dort. Знаешь, дьявол это вот такой неудачливый полицейский. Weißt du, der Teufel ist wie dieser missglückte Polizist. Если ты ему поверишь и остановишься, будешь платить штраф. Also wenn du stehen bleibst und ihm Glauben schenkst, dann wirst du die Strafe zahlen. Но если ты знаешь, кто ты, aber wenn du weißt, wer du bist, если знаешь, кто он, wenn du weißt, wer er ist, едь по своему автобану dann дальше. Fahre deine Autobahn weiter. Своей дорогой. Fahre deinen Weg weiter. Amen. Amen.